8. Christine. Sie duscht und sie singt. Sie ist nicht nur hübsch, sie hat auch eine angenehme Stimme. Was für ein Glück, dass ich das Bad geputzt habe, denkt Carsten Zara. Er sitzt in einem Sessel im Wohnzimmer und versucht zu lesen. Aber Christines Stimme aus der Dusche ist interessanter als jeder Zeitungsartikel. Er legt die Zeitung weg und denkt über die Begrüßung an der Wohnungstür nach. Sein erstes Gefühl war: Ich habe diese Frau noch nie im Leben gesehen. Aber dann sagte sie: Hallo Carsten, du hast dich ja gar nicht verändert. Naja, 18 Jahre sind eine lange Zeit und manche Menschen verändern sich im Lauf der Jahre eben mehr als andere. Er sieht zum Sofa hinüber. Dort steht Christines Reisetasche und darüber hat sie ihre Jeansjacke gelegt. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Das muss aus ihrer Jacke gefallen sein, denkt er und steht auf. Er hebt das Papier auf und will es auf die Jacke legen. Dabei sieht er, dass es ein Flugticket ist. Ein Flugticket von Berlin nach München. Ein Flugticket. Kein Zugticket. Berlin-München, nicht London-München. Ein kurzer Flug, keine lange Zugfahrt. Er legt das Papier zurück auf den Boden und setzt sich aufs Sofa. Dann steht er wieder auf, nimmt das Telefon, geht in sein Schlafzimmer und macht die Tür hinter sich zu. Er wählt die Nummer der Auskunft, stellt ein paar Fragen, notiert eine Nummer. Er beendet das Gespräch und wählt die notierte Nummer. Hallo? Wer ist da? Er versucht leise zu sprechen. Ist da Bierbaum? Wer bist denn du? Aha, sag mal, Lara, ist denn deine Mama auch zu Hause? Okay, danke, tschüss. Er geht zur Tür und sieht hinaus. Sie ist immer noch im Bad. Er schließt die Tür wieder. Hallo? Spreche ich mit Susanne Bierbaum? Nein, das ist keine Telefonwerbung. Hier ist Carsten Zara vom Konrad-Herbst-Gymnasium. Ja, das ist sehr lange her. Aber du kannst dich noch erinnern, oder? Na super. Hör zu, Susanne. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Und leider nur ganz, ganz wenig Zeit. Ich verspreche dir, ich rufe dich in den nächsten Tagen an und erkläre dir alles, okay? Hast du den Namen Christine Schubert schon mal gehört? Christine Schubert, 11. Klasse, eine Mitschülerin. Sie sagt, sie war ein halbes Jahr lang bei uns in der 11D. Bist du sicher? Okay, vielen Dank, Susanne. Du hast mir sehr geholfen. Tschüss. Bis bald. Carsten Zara beendet das Gespräch. Er sitzt auf dem Bett und denkt nach. Es klopft. Ja? Darf ich deinen Föhn benutzen, Carsten? Sie steht in der Tür und lächelt. Meinen habe ich leider zu Hause vergessen. Um ihre nassen Haare hat sie ein Handtuch gebunden. Ihr Lächeln ist genauso hübsch wie ihre Stimme. Natürlich darfst du ihn benutzen. Danke. Sag mal, Christine, bist du nicht hungrig nach der langen Zugfahrt? Hungrig? Jetzt, wo du sagst. Ein bisschen Hunger habe ich schon. Wollen wir essen gehen? Komm, ich lade dich ein. Oh, das ist aber nett. Sie winkt mit dem Föhn. Ein bisschen wird es aber noch dauern. Sie lächelt wieder und geht ins Badezimmer. Lass dir nur Zeit, ruft Carsten Zara ihr nach. Ich bestelle einen Tisch.